Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. Another new day. Ein neuer Tag. Cold and winter and rainy here in Sao Paulo. Kalt, winterlich und regnerisch hier in Sao Paulo. And we are back with our devotional. Und wir sind mit unserer Andacht zurück. I am going to talk about one of my favorite psalms. Ich werde über einen meiner Lieblingspsalmen sprechen. And I'm going to do a little series about it. Und mache darüber eine kleine Serie. It's Psalms 91. Es ist Psalm 91. That's the psalm that actually most Christians know. Das ist der Psalm, den eigentlich die meisten Christen kennen. And it's a psalm that is very beautiful. Und es ist ein sehr schöner Psalm. So look, here the Bible starts, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Die Bibel beginnt mit, "Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen." There is a safe place that exists where every Christian is supposed to live. Es gibt einen sicheren Ort, an dem jeder Christ leben sollte. It's not a place that we should enter and occasionally visit. A place where we need to learn to live. Es ist kein Platz, den wir ab und zu besuchen, sondern ein Ort, an dem wir lernen sollten zu leben. When you look at these psalms, there are promises that are extremely powerful. Wenn du diesen Psalm anschaust, gibt es Zusagen, die äußerst kraftvoll sind. Look, let's just read through and then, you know, to start with and then we go from there. Lass uns den Psalm lesen und dann schauen wir es an. It's a good psalm to read. Es ist ein guter Psalm zum Lesen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him I will trust. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Surely he shall deliver you from the snare of the fowl and from the perilous pestilence. Denn er rettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. He shall cover you with his feathers and under his wings you shall take refuge. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du birgst dich unter seinen Flügeln. His truth shall be your shield and your buckler. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. You shall not be afraid of the terror of night nor of the arrow that flies by the day. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. Noch vor der Pest, die im Finstern umgeht, noch vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. A thousand may fall at your side and the 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. 1,000 fallen an deiner Seite, 10,000 an deiner rechten. Dich erreicht es nicht. Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High your dwelling place. Denn der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. Notice the word because. Beachte das Wort. Denn no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Man, what a promise. Was für ein Versprechen. For he shall give his angels charge over you to keep you in all of your ways. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf all deinen Wegen. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Auf Löwen und Wippen trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. Weil er an mir hängt, will ich ihn retten. I will set him on high, because he has known my name. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. He shall call upon me, and I will answer him. Er ruft mich an und ich antworte ihm. I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. Ich bin bei ihm in der Not, ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. With a long life I will satisfy him and show him my salvation. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn meine Rettung schauen. Since I was very young, I've loved this Psalms and meditated upon it often. Seit ich sehr jung bin, liebe ich diesen Psalm und habe oft darüber meditiert. The first thing that I want to talk about is the secret place. Das erste, worüber ich sprechen will, ist der verborgene Ort. In verse 1, the psalmist says that he who dwells in the secret place of the Most High. In Vers 1 sagt der Psalmist, wer im Versteck des Höchsten wohnt. Now, think with me. Überlege mit mir. First of all, it's not any secret place. It's the secret place of the Almighty. Es ist nicht irgendein verborgener Ort, sondern der verborgene Ort des Allmächtigen. So, the one who is almighty, who is all-powerful, has a place prepared for you, and that's a secret place. Der Allmächtige hat einen Ort für dich vorbereitet und das ist der verborgene Ort. As you read all the wonderful promise, you will find out, wenn du all diese wundervollen Zusagen liest, wirst du herausfinden, that the secret place is the safest place in the world. Dass dieser verborgene Ort der sicherste Ort der ganzen Welt ist. It's a place that's safer than the COVID vaccine. Dieser Ort ist sicherer als die COVID-Impfung. It's a place that protects you. Es ist ein Ort, der dich beschützt. It's the place where no harm shall befall you. Es ist der Ort, wo dir kein Schaden zugefügt wird. It's the place where you're protected from enemies. An diesem Ort wirst du beschützt vor Feinden, from danger, von Gefahr, from sickness, von Krankheit, from disaster and trouble, von Unglück und Ärger, from everything that could destroy your life. Von all dem, das dein Leben zerstören könnte. You know, it is so important for us to really believe in the secret place. Es ist für uns wirklich wichtig, an diesen verborgenen Ort zu glauben. You know, I remember when I was young, I preached a message in Colossians 3, verse 3. Ich erinnere mich, als ich jung war, predigte ich eine Botschaft aus Kolosse 3, Vers 3. We are hidden with Christ Jesus in God. Wir sind verborgen mit Jesus Christus in Gott. Yeah, it was a message that I preached in 85. Ich predigte diese Botschaft 1985. And I remember even then a lot of people came to me and they were so impacted. Und ich erinnere mich, dass viele Leute zu mir kamen, weil sie so sehr ergriffen waren. And I think today this message is more valid than ever before. Ich denke, dass diese Botschaft heute mehr denn je gültig, wichtig ist. We live in a place where everything is shaken. Wir leben an einem Ort, wo alles erschüttert wird. We live in a time where the promise of Hebrews is fulfilled, that everything that can be shaken will be shaken. Wir leben in einer Zeit, in der die Verheißung in Hebräer erfüllt wird. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. And you know what for me is the sad thing? Weißt du, was für mich das Traurige ist? That in this time of worldwide of global crisis, dass in der Zeit von weltweiter globaler Krise, Christians still don't seem to want to wake up. Es ausschaut, dass Christen immer noch nicht aufwachen wollen. They put more confidence in governments and people and medical science than they put in God. Sie setzen ihr Vertrauen mehr in die Regierungen, Menschen, medizinisches Wissen als in Gott. Listen to me. Hör mir zu. I will never say to anybody, don't use doctor medical science. Ich sage nie zu irgendjemanden, nutze nicht das medizinische Wissen. This has to be everybody's own choice and according to everybody's conscience. Dies muss jeder selbst entscheiden gemäß seinem Gewissen. And according to your own faith. Und gemäß deinem Glauben. But one thing I will say. Aber etwas sage ich. It is very sad if we have more faith and more confidence in people, no matter how great they are. Es ist sehr traurig, wenn wir mehr Glauben und mehr Vertrauen in Menschen haben, egal wie wichtig, großartig sie sind. If we have more confidence in those people than we have in the secret place. Wenn wir mehr Vertrauen in diese Menschen haben, als wir in diesen verborgenen Ort haben. That's sad. Das ist traurig. Think about that. Denk darüber nach. I'll see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.